herzlich willkommen zum Uncast Episode 159. Sorry, wenn ihr Schwierigkeiten habt, den Podcast hier anzuhören und habt es jetzt doch geschafft, denn es gibt momentan mit dem archive.org, wo ich normalerweise die Podcasts hochlade und deswegen ist es auch schon zu spät hier, dass ich den Podcast aufzeichnen habe, erst eine Lösung müssen finden, um vorübergehend mal die Review des Wochensichts hochzuladen. Und wahrscheinlich wird es auch hier später erst vorübergehend klappen mit dem Uncast. Gut, kann man halt nichts machen, ja, ist höhere Gewalt. Der Server Gott hat gesprochen. Nichtsdestotrotz die Themen sehr, sehr interessant diesmal. Und zwar erstmal Chrome und Android, die ungleichen Brüder, wurde vorgeschlagen, kommt gleich noch was dazu. Dann natürlich das große Google-Frühstück, ja, kriege ich gleich wieder Hunger. Und dann jede Menge News wieder, die Community war diesmal sehr aktiv, ja, da konnte ich gar nicht alles nehmen. Und die App der Woche natürlich, wie immer. So, jetzt komme ich gleich mal zu dem ersten Thema, Chrome und Android. Und zwar hat das vorgeschlagen der Christian, denn er möchte gerne mal wissen, wie das aussieht mit dem Zusammenschluss. Ja, er fragt hier, denkst du, dass irgendwann Android und Chrome OS zusammenfließen werden oder dass Android auf Desktop-PCs laufen wird, beziehungsweise Smartphones per Docking-Station? Ja, also es ist ja so, ich habe schon mal als Sundar Pichai, der Chrome OS-Chef Android übernommen hat, nachdem Andy Rubin gegangen ist, habe ich schon mal darüber gesprochen, ob die zusammen gehen und zuerst sah es auch tatsächlich so aus, ja. Aber ich denke, man kann davon ausgehen, dass die beiden hier parallel laufen werden. Ja. Insgesamt ist es natürlich immer wieder die Frage und es geistert auch immer wieder durch die Medien, ob das überhaupt sinnvoll ist, zwei solche Systeme zu haben und die überlappen sich doch und so. Ja, die überlappen sich schon etwas, ja, aber im Prinzip kann man schon sagen, Android ist eigentlich für die Touchscreens gedacht, während Chrome OS eben für Computer mit Tastatur gedacht sind. Wobei eben jetzt nach dem Chromebook Pixel, das ja auch ein Touchscreen hat, da die Grenzen auch nicht mehr so klar sind, ja. Aber die Frage ist, was würde es bringen, wenn Android und Chrome zusammengehen? Ich würde sagen, es würde Google nicht viel bringen, weil es doch unterschiedliche Ansätze sind. Chrome ist ein Browser, ja. Auch wenn es als OS kommt, das heißt, ein Kernel wird mitgeliefert, damit der Browser läuft. Aber Android ist ein fertig gebackenes System und ich weiß nicht, ich weiß leider den Namen von diesem Google-Entwickler nicht mehr. Ein Google-Entwickler hat gesagt, ein Googler, ja, das ist ja schon vorhanden. Das ist ja schon passiert, denn Chrome läuft ja auf Android. Also sind die beiden zusammengegangen. Ja. Mehr ist es nämlich nicht. Und das ist eine ganz interessante Stellungnahme eigentlich. Das heißt, die sind sich einfach ein bisschen näher gekommen. Chrome läuft jetzt auch unter Android. Damit hat man im Prinzip das, was Chrome OS ausmacht, auch unter Android zur Verfügung. Ja. Klar, ein paar Kleinigkeiten bleiben natürlich außen vor, aber mal ganz ehrlich, Chrome OS als Handy, da fehlen doch essentielle Funktionen. Da ist ja nochmal ein Dialer vorhanden überhaupt. Deswegen glaube ich, ist es nicht plausibel, dass die in naher Zukunft irgendwie zusammengehen würden und das eine das andere ablöst. Ja, es hat auch mal geheißen, Android übernimmt Chrome OS. Aber das ist genauso eine Sache. Auf einem Computer, auf einem Laptop brauche ich kein Dialer zum Beispiel. Ja, da brauche ich keine, in der Regel auch keine GPS-Funktion, weil in den wenigsten Laptops eben ein GPS überhaupt verbaut ist. Ja. Also insgesamt gesehen sind es schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Interessant da ist allerdings auf jeden Fall eben, dass der Chef von Chrome OS eben auch der Chef von Android ist. Und das deutet eben darauf hin, dass die beiden friedlich miteinander koexistieren können, ja, und das eine das andere auch ergänzen kann. Ja, wobei ich muss sagen, Android mehr von Chrome profitiert als Chrome von Android. Ja, muss ich auch sagen. Ja. Man sieht jetzt eben seit der letzten, ja, seit diesem Frühstück, ja, das es bei Google gegeben hatten, dass eben Chrome weiterhin sehr stark und interessant bleibt für Google. Ja, da komme ich ja gleich nochmal dazu. Aber eben auch das Android für die mobilen und Computer- und Tablet-Geräte, also ich meine die mobilen Tablets und Phones, ja, da eben das System ist. Da würde ich mir schon eher Gedanken machen über die Gerüchte, die zum Beispiel jetzt, auch wenn das mit dem Thema eigentlich nichts zu tun hat, mit Samsung, dass die vielleicht den Google Play Market, den Google Play Store rausnehmen. Und nur noch wie Amazon, nur noch den eigenen Store auf das Gerät machen. Ja, das wäre da schon viel schlimmer für Android als jetzt ein Chrome OS, das eben parallel da mitentwickelt wird. Ich sehe da also keine große Gefahr drin. Gut. Im Prinzip ist alles damit gesagt. Ich verweise nochmal auf den Antcast. Moment, ich muss gerade mal gucken, was für eine Nummer der hatte. Ja, das war der Antcast Nummer 140. Da hatte Sundar Pichai die Stelle von von Andy Rubin, Android Rubin, übernommen. Und das war natürlich Zündstoff für einige Spekulationen, aber wie gesagt, es hat sich eben jetzt doch abgezeichnet, dass da nichts dran ist. Und dass man da keine Bedenken haben muss, dass irgendwie das eine oder das andere System für das andere geopfert wird. Ja. Ja. Gut, dass das der Fall ist, ja, hat eben auch dieses Frühstück bei Google gezeigt, beziehungsweise eben das Frühstück bei Sundar oder mit Sundar Pichai, ja, ich mag den Namen, es erinnert mich immer an Pikachu, ja. Ich habe gesagt, ich glaube, das ist jedes Mal, aber egal. Die Vorstellung, die gebracht haben, war interessant für so ein Frühstück. Ja. Also ich muss sagen, lecker, lecker. Ich muss da öfters mal zu Google gehen und hier frühstücken, glaube ich. Ja. Aber für die deutschen Kunden war da offenbar nicht viel dabei jetzt erstmal. Ja. Zumindest ist eins davon, nämlich das neue Nexus 7 Tablet. Das wird kommen, ja. Hier jetzt gerade wurde eine Seite, hier nachdem wie der Podcast jetzt aufgezeichnet wird, wenn der Podcast jetzt aufgezeichnet wird, wurde gerade eine Seite erstellt, bei dem man sich per Mail eintragen kann, wenn es neue Informationen gibt für das Gerät in Deutschland. Im Play Store stehen immer noch jetzt das Nexus 7, dann groß in Klammern das 2012 Modell. Ja. Gut, traurig, traurig ist es schon, muss ich sagen. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Ich weiß, das Gejammere immer, aber ja, es ist nun mal so. Und ich werde auch immer ein bisschen sauer. Ja. Wenn man die tollen Produkte sieht und nichts anderes ist nämlich das Nexus 7, das neue, dann wird man schon ein bisschen sauer, dass sie nicht sofort verfügbar sind zur gleichen Zeit wie in den USA. 1,5 GHz Snapdragon S4 Pro Prozessor. Gut, haut mich nicht vom Sockel, aber ist gut. Ja, ist immer noch gut. 2 GB RAM. Gut, sehr gut, das ist eine tolle Verbesserung. Ja. Dualband Wi-Fi, also gegenüber den anderen Tablets, die eben noch mit 1 GB rumkrebsen. Ja, also das ist furchtbar. Dualband Wi-Fi ist normal Bluetooth 4.0, 4G, LTE. Ja, wurde jetzt für die US-Version angekündigt. Angeblich soll bei uns nahezu alle LTE-Bänder unterstützt werden, wenn das Gerät bei uns rauskommt. HDMI Output, ja, boom. Das ist ein Feature, das sogar schon bei mir öfters gefragt wurde, ja, ob das nicht irgendwie möglich ist, das an HDMI anzuschließen. Jetzt geht's. NFC Wireless Charging. Wireless Charging tatsächlich, ja. Also man legt das einfach auf die Ladestation, die übrigens auch für das Nexus 4 passt, dann drauf und schon geht's rund, ja. Die Auflösung 1920 mal 1200 Bildpunkten, also ein großer Schritt auch, ja. Ja, also das ist schon ziemlich, ziemlich gut, was da wieder gebracht wird. Die Größe bleibt natürlich 7 Zoll. 5 Megapixel Kamera hinten. Auch das ist interessant. Also das Gerät wurde einfach komplett erneuert und wesentlich besser gemacht, muss man schon deutlich sagen. Ja. Es ist ein großer Sprung gegenüber dem alten Modell. Und ich finde es auch gut, was Google macht. Ich weiß, manche werden sauer sein, die sich jetzt eben vor kurzem erst das Nexus 7 gekauft haben. Ja. Aber es wird eben das dem geschuldet, was ich auch in letzter Sendung gesagt habe. Power, Power, Power, das ist das, was man braucht. Ja. Und da finde ich sogar schon mutig, dass sie jetzt nur ein S4 Pro reingesetzt haben. Aber wie gesagt, momentan gibt es darüber natürlich überhaupt nichts dagegen zu sagen. Ja. Kommt darauf an, wie weit man, wie alt oder für wie viel Zeit man eben das dieses Laptop, sag ich, das Tablet gebrauchen will. Ein Jahr hat man da sicher wieder in der Tasche, ohne dass man irgendwelche Probleme haben wird. Ja. 2 Jahre wahrscheinlich auch, danach kann man sich aber wieder ein neues kaufen, bei diesen Leistungsdaten definitiv. Also da werden die 2 Jahre schon knapp. Ja. Aber wie gesagt, ausgezeichnet, das war auf jeden Fall notwendig. Deswegen müssen auch, sag ich mal, die Leute, die jetzt sauer sind, ihre Wut ein bisschen zügeln, ja. Google verbessert nun mal seine Produkte auch hardwaremäßig kontinuierlich und das ist auch erforderlich, um eben in diesem Markt mit bestehen zu können, ja. Und mit dem Gerät haben sie es geschafft, ja, die Technikwelt mal wieder zu begeistern, ja, weil der Preis nur unwesentlich gestiegen ist, aber die Leistungsdaten doch deutlich besser sind als das alte Tablet. Und von daher ist es ein schöner Sprung nach vorne. Ja, dann gab es das Android 4.3. Ja, da hat man natürlich auch sehr stark drauf gewartet. Hey, wer meinen Blogübungen verfolgt, wird das Chaos bei mir, bis ich endlich dieses Update hatte, wird es also schon mitbekommen haben. Ne? Ich habe ja bis als gestern Abend ja bis 22 Uhr vor meinem Handy rumgehämmert, ja, und habe gesagt, hier, ne, Update, Update, Update, Update, Update. Und so kurz bevor ich aufgeben wollte, dann kam es an. Ja, und ich habe es noch schnell installiert. Besonderheiten auf jeden Fall jetzt das neue Bluetooth Smart System. Das heißt, eine Smart Technology, die eben das Verbinden von Geräten wie zum Beispiel so ein Herzfrequenzmesser, ja, oder anderen Sensoren ermöglicht. Ja, ich muss mal gucken, übrigens für die Geocacher, ob damit nicht möglich ist, auch Chirps auszulesen. Ja, da muss man mal schauen, ob da vielleicht der ein oder andere Entwickler mal sich das zur Brust nimmt und hier eine kleine Software schreibt, die eben auch Chirps empfangen kann. Ja, für die Geocacher. ja, dann eben Bluetooth AVCAP-Protokoll, das eben auch verbesserte Verbindung, Bluetooth-Verbindung ermöglichen, unter anderem auch energiesparender. Dann ist es jetzt auch möglich, eine Background-Wi-Fi-Location zu machen. Wer also Wi-Fi nicht eingeschaltet hat, aber dennoch Programmen wie zum Beispiel der Navigation Zugriff auf diesen Location-Service geben will, ja, der kann das tun. Vorteil ist, die Navigation ist wesentlich genauer, die Ortung auch wesentlich schneller, ja. Und für Indoor Navigation beispielsweise in großen Kaufhäusern, in Deutschland gibt es noch gar nicht wie so vieles, da wäre das sowieso nur möglich mit dieser Wi-Fi-Funktion aktiviert. Also das ist auch eine wichtige Sache, finde ich, für die Leute, die immer ihr das Wi-Fi ausschalten, weil sie denken, ja, ich bin ja jetzt nicht im Wi-Fi und da braucht es ja auch nicht an zu sein, ja, obwohl es kaum Strom verbraucht, wenn es an ist. Die fluchen dann wie verrückt, wenn sie mal wieder ihr Navigationssoftware holen und dann dauert es ewig, bis ein Signal empfangen wird und die ist auch noch richtig ungenau. Ja. Das kommt daher, weil eben Wi-Fi ausgeschaltet ist, denn die Ortung wird schon lange nicht mehr nur über GPS und den Funkzellen gemacht, sondern auch über Wi-Fi. OpenGLES 3.0, großes Ding, sage ich nur. Sehen tut man da erstmal davon nichts, außer dass man vielleicht merkt, dass die Geräte flüssiger laufen. Ja? Also gerade die grafische Darstellung von den Geräten läuft flüssiger, ja? Ohne dass man jetzt großartig was macht. Zusätzlich können jetzt Entwickler viele Funktionen zusätzlich nutzen, die vorher nicht vorhanden waren, so dass man auch da erwarten kann, dass Programme, neue Apps eben ja wesentlich mehr Wert kommen, ja, und die das eben voll ausnutzen werden. Ja, wie gesagt, die Geschwindigkeit hat sich dadurch gesteigert bei der Darstellung von Grafiken. Ja, auch die Spiele laufen etwas flüssiger. Ja. Manche merkt man das nicht, bei manchen merkt man es extrem. Ja. Und auch alle anderen Sachen, bei denen eben so 3D-Grafik, Rendering vorkommt bzw. genutzt wird. Übrigens auch in der normalen Oberfläche, ja, die Effekte und so weiter. Dann auch großes Ding, DRM-APIs sind möglich für beispielsweise kopiergeschützte Videos zu übertragen. Ein großes Problem war ja bisher, dass sich viele Anbieter gegen Android gewehrt haben und wehren mussten, weil es ihnen nicht erlaubt war, auf ein Gerät zu streamen, das kein DRM kann, weil die Firmen, paranoid wie sie sind, natürlich gedacht haben, da kann ja mehr als einer gucken, ja, oder um Himmels Willen, da könnte es ja aufnehmen, ja, nur mal vorstellen, aufnehmen, das geht ja schon mal gar nicht, ja. Und ja, deswegen ist den Android-Nutzern vor allem in den USA vieles versagt geblieben, beispielsweise Netflix in 1080p und so weiter. Und das ist jetzt damit erledigt. 1080p Videosupport und Netflix ist bereits schon funktioniert bereits schon, denn das war eben was einige worauf eben einige Firmen gewartet haben, ja, dass DRM drin ist. Ja, ich weiß, ich hasse genauso das DRM, aber okay. Multi-User Enhancements, das bedeutet Profile, die man einschränken kann. Somit kann festgelegt werden, wer Zugang zu welchen Apps hat. Auch das schön, vor allem für Tablets, die eben mehr als von einer Person genutzt werden. Ja, dafür habe ich zum Beispiel auf meinem Tab mal dieses App-Lock drauf installiert. Ja. Aber mit Android 4.3 muss man das jetzt nicht mehr tun. Man kann richtige User-Accounts anlegen und kann dann festlegen, wer welche App benutzen kann und wer nicht. Besonders interessant eben für Kinder oder eben für Leute, die bestimmte Apps nicht allen zugänglich machen wollen. Ja, ja, Dialpad, Autocomplete ist so uninteressant wie die Nachbars-Lumpi. Faster User Switching, okay, ja, wie auch immer. Und easier Text Input, das könnte ein leichterer Text Input, das könnte vielleicht interessant sein. Die Tastatur hat ein paar Updates erfahren. Ich habe das allerdings jetzt noch nicht können ausprobieren, deswegen kann ich noch nicht großartig darüber was sagen, weil ich benutze ja SwiftKey und da ist mir das einerlei, die originale Android-Tastatur ist sogar deaktiviert bei mir. Und neue Sprachen sind dazugekommen. Unter anderem wird jetzt auch Afrikanisch, Hindi, Swahili und Zulu unterstützt, ja. Wenn man es braucht, ist auf jeden Fall gut, ne? Gut, also insgesamt ist natürlich das Android 4.3 Update nicht etwas, was einem jetzt aus den Socken haut, aber schön zu sehen, dass hier es auch Wartungsupdates gibt, ja, und da macht es dann umso mehr Spaß. Also die Wartezeit hat sich ehrlich gesagt, dieses kontinuierliche Draufhämmern auf Update hat sich nicht gelohnt. Wie gesagt, insgesamt sind die Verbesserungen jetzt mehr oder minder im Hintergrund. Ja, also ja, Keyline Pie wird wieder was Interessantes. Ja, gut, also Chromecast gab es da noch. Ja, ein schönes Teil, um vom Android-Gerät ein Streaming zu initiieren, ja, eben nicht direkt von Android zu streamen. Und Leute, das ist der Nexus Q. Nexus Q ist wieder da, jawohl, in Form von einem Chromecast für $35. Ja, sieht bescheuert aus, ist aber egal, weil das verschwindet hin am Fernseher, das kommt in HDMI-Port und damit kann dann gestreamt werden. Und zwar ist es wie beim Nexus Q, wird nicht vom Handy direkt gestreamt, sondern über die Cloud. Ja, und vom Handy wird nur die Anweisung gegeben. Das funktioniert dann zum Beispiel mit Google Play Music, Google Play Movies und TV, mit Netflix in den USA. Und ja, da kommen noch andere Anbieter zu, Pandora soll zum Beispiel in den USA folgen und so weiter und so weiter. Also das ist schon mal vorhanden, sehr toll. Alleine das hat mich überzeugt. Ja, ich würde sofort 3-4 Stück bestellen für alle Geräte in meinem Haushalt. Aber und einer übrigens für mitzunehmen zu Freunden, ja, in den ihr HDMI-Port verbinden mit dem Wi-Fi, zack und los geht's. Ja, wunderbar. Aber das, was dann noch zusätzlich kam, hat mich auch gewundert. Und zwar Streaming vom Chrome Tab. Ja, also man öffnet ein neues Tab im Chrome Browser. Da ist dann ein kleines Symbol. Wenn man da drauf drückt, wird dieses Tab gestreamt auf dieses auf diesen Chromecast und man kann dann eben auch Inhalte von jeder beliebigen Seite quasi streamen auf das Chromecast. Und das ist dann direkt vom Gerät, also direkt vom Computer, weshalb auch nur in 720p möglich ist, ja, offenbar wegen der Rechenzeit, die da gebraucht wird, mit der Komprimierung. Aber immerhin, und das ist sehr, sehr gut. Das heißt, man kann auch die Lieblingsseite dann über den Chrome-Browser streamen auf das TV-Gerät und hat somit geht somit Probleme. Ja. Die API, die dabei genutzt wird, ist sehr vielversprechend, denn das ermöglicht dann eben vielen anderen Apps und Internetdiensten, das quasi per Klick zu ermöglichen, in den Chromecast direkt zu streamen, also dann nicht über den Computer oder über ein Gerät, sondern direkt von der Cloud, so dass man es dann eben wieder fernsteuern kann mit dem Computer. Ich habe in der Rios Wochensicht darüber ausführlich gesprochen, fast 17 Minuten. Ja. Deswegen verweise ich mal auf die Rios Wochensicht, wenn ihr mehr über das Chromecast wissen wollt. So, dann komme ich mal zu den News. Google Play Games App gibt's im Play Store. Auch das wurde gezeigt auf der beim Frühstück mit Google. Ja. Und da kann man jetzt seine Statistiken sehen. Ja, kann Freunde einladen zum Spielen etc., kann sehen, was für Spiele man hat und so weiter. Also quasi das, was vorher ein bisschen versteckt in den einzelnen Apps war, das kann man jetzt auch sehen direkt in dieser App. Ja, also das, was gespeichert ist in der Cloud, Achievements, Leaderboards, Multiplayer-Spiele und so weiter und so weiter. Sehr schön. Darauf haben die Spieler gewartet und die App ist eigentlich soweit ganz gut gelungen, sieht aus nach dem, so wie eben nach den neuen Design Guidelines, ja, und fügt sich dann nahtlos eben ein. Ja, Motorola könnte noch eine kleine Überraschung haben oder hat eine kleine Überraschung. Ich finde es aber schon, ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen fresh, ja. Alles konzentriert sich ja auf das Moto X System, ja, Moto X, und die schwachen Leistungsdaten haben da ja für Furore gesagt im Internet, weil alle haben halt erwartet, dass es ein High-End-Gerät wird, ist aber Mid-Range, ja. Und das ist eben nicht das, was erwartet wurde von der Masse. Die haben dann ein Referenzgerät gewollt, ja, jetzt kommt hier so ein normales Gerät, ja, unglaublich. Aber es gibt ja in den USA noch die Droid-Reihe übrigens. Bei uns gab es die auch mal unter Milestone. Ja, und dann gibt es jetzt das Droid Mini, das Droid Ultra und das Droid Max zu guten Preisen. Allerdings sind die Preise mit Vertrag. Ja, Verizon gibt es auch wahrscheinlich nur mit Vertrag dort. Und das Max und das Ultra, das sind die, auf die ich mich jetzt mal konzentrieren will. Die bieten nämlich etwas an, das nennt sich Moment, da muss ich mal gucken, das ist voll kompliziert. Times 8 Mobile Computing System. Ja, also achtfach Mobilcomputer. Damit wollen die suggerieren, dass da ein 8-Kern-Prozessor drin ist. Und ja, man kann es nicht eindeutig widerlegen, ja, weil es ist auch irgendwo ein 8-Kern-System, ja. Nur, dass das eben hier ja ein bisschen anders da ist, als man sich das vielleicht vorstellt. Es sind nämlich keine 8 Rechenkerne, sondern ein zusammengesetzter Chip, ja, mit Dual-Core CPU, Quad-Core GPU und zwei weiteren Kernen, die dann eben zuständig sind, zum Beispiel für Sensoren abzufragen, ja, und für das Display und andere Sachen in so einer Art ja, Minimal-Stromverbrauchsmodus zu halten, ja, um zum Beispiel das Display zu nutzen, ja, ohne dass viel Strom verbraucht wird. Also viel von der Rechenleistung her viel Strom verbraucht wird. Natürlich wird für das Display selbst auch Strom benötigt, klar. Also für Aufgaben, die eben im Hintergrund auch laufen, wie zum Beispiel E-Mails abfragen, synken und so weiter, dass da nicht der ganze Prozessor aufgeweckt werden muss. Das läuft dann mit einer von diesen Low-Power-Kernen. Ja. Aber das ist kein richtiger, 8, das ist keine richtige 8-Kern-CPU. Das ist nur ein Dual-Core-Prozessor mit einer GPU, die eben 4 Kerne hat. Ja, das ist nicht das, was einen jetzt aus den Schuhen haut. Ja. Das hört sich halt so gut an. Oh, 4-Kern-GPU, ja, ist aber eigentlich, naja, ne, nichts groß Besonderes. Und Dual-Core-CPU, gut, da erklärt sich dann, warum eben auch der Preis so günstig ist. Also hier, das ist eine Marketing-Gag, weil die eben gemerkt haben, die Leute wollen 8 Cores, ja, haben, ne? Die hören, oh, Octa-Core, den brauche ich, ja. Das ist doch richtig so, ja. Nur, das dann ein Dual-Core dann zu bekommen, ist schon ziemlich heftig. Von daher ist es schon eine Überraschung von Motorola, aber eher eine negative Überraschung. Ich bleibe auf jeden Fall an dem Thema mal dran, ja, und dieses 8-fach Mobile Computing System, also, naja, gut, ist fragwürdig, ja. Anders ist da schon der Konkurrent Samsung, der hat nämlich jetzt einen neuen Exynos 5 Octa-Core angekündigt, ja. Offenbar gab es bei dem ersten doch ein paar Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, woran das lag. Produktionsschwierigkeiten, waren es wirklich Produktionsschwierigkeiten oder waren vielleicht nicht genügend vorrätig, weil es Schwierigkeiten anderer Art gab und deswegen nicht so viel produziert wurde. Ja. Das hat ja dazu geführt, dass dann auch ausgewichen wurde auf Snapdragon-Prozessoren. Und obwohl ja das S4 eigentlich ausschließlich zuerst mit dem Octa-Core kommen soll, dann wurde zurückgerudert, ja, es gibt welche mit Octa-Core und es gibt welche mit dem Snapdragon-Prozessor. Gut, jetzt hat Samsung angekündigt, den neuen Exynos 5 Octa-Prozessor hier herauszubringen, ja, überarbeitet und noch stärker ausgelegt auf Grafikanwendungen. Das heißt, es sind dort ebenfalls 4 Kerne für Prozessorleistung und 4 Kerne für die etwas kleineren Aufgaben. Ja, das muss ein bisschen aussagen. Das bedeutet, also der ARM Cortex A15, ja, wird viermal dort drin verwendet in diesem Exynos 5420 mit 1,8 GHz und viermal wird ein ARM Cortex A7 Kern genutzt mit 1,3 GHz. Also hier wurde auch geschaut, dass man einen Prozessor hat, der möglichst wenig Strom verbraucht, oder 4 Prozessoren, die möglichst wenig Strom verbrauchen und 4 Prozessoren, die volle Power bringen können, ja. Finde ich ein ganz interessantes Design. Faktisch sind es aber tatsächlich dann 8 Kerne. Ja. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Sache. Ja. Also gut, auf jeden Fall kann man da drauf gespannt sein. Wann die Kerne dann verbaut werden, weiß man nicht. Man munkelt natürlich jetzt, dass das Samsung Galaxy Note 3, ja, dass das bereits hier schon diesen Prozessor drin hat. Ja. Das wäre meiner Meinung nach allerdings würde an Wunder grenzen. Ich glaube es eher nicht, ja, den Gerüchten, die das besagen. Denn ich wüsste nicht, wie die das zeitlich noch hinbringen wollen. Ja. Deswegen wird hier wohl auch das Snapdragon 800 erstmal zum Einsatz kommen, denke ich. Ja. Und vielleicht erst später dann Exynos-Versionen gebaut werden. Wenn das so ist, würde ich vorschlagen, auf die Exynos-Version zu warten. Ja. Wobei, wie gesagt, gegen den Snapdragon 800 kann man absolut nichts sagen. Es ist ein sehr, sehr gutes Teil. Ja, die vier Kerne sind da drin sehr, sehr gut und auch sehr hoch getaktet. Mit bis zu 2,3 Gigahertz können die angesprochen werden. Das sollte man nicht vergessen. Ja. Also von daher wird sich erst zeigen, wie da der Leistungsunterschied dann sein wird. Tests haben allerdings auch beim alten Exynos schon gezeigt, dass der Exynos schneller ist. Ja. Punkt aus, Ende, fertig. Ja. Nur ob jetzt ja, sagen wir da, was habe ich das ausdrücken soll, die Menge an Vorsprung, was die Leistung betrifft, jetzt ausreichend ist oder rechtfertigt, hier dann noch zu warten. Ja, also wer ein Galaxy Note 3 haben wird, der wird wahrscheinlich da eh nicht so drauf achten, weil das dann die Stärken liegt da eh woanders bei dem Gerät. Nämlich auf den 3 GB RAM und dem 5,7 Zoll Display, das Samsung Galaxy Note 3 haben wird. Diese Daten wurden anscheinend bestätigt. Mit Android 4.3 kommt es ebenfalls raus. Ja. 5,7 Zoll liegt ein klein wenig unter dem, was ich erwartet habe. Ich habe gedacht, es wird 6 bis 6,3 Zoll sein, wie das wie das Sony Xperia Z Ultra. Ja. Aber es wird jetzt eben bei 5,7 sein. Ist okay. Ja. Denke ich mal, für die Leute, die ein großes Display haben wollen. Die 3 GB Speicher, Hauptspeicher wohlgemerkt, die sind sehr verführerisch. Weil das Snapdragon hin, Exynos her, das haut bei den meisten Programmen wieder raus, dass so viel Speicher verfügbar ist. Damit kann man auch große Anwendungen laufen lassen, ohne dass die gleich beendet werden, wenn man mal wieder in eine andere Anwendung wechselt. Ja, und dann wieder komplett geladen werden muss, wenn man die wieder aufruft. Also das ist wirklich toll. 3 GB Arbeitsspeicher, das ist, was ich zukunftssicher nenne. Ja. Da hat man auf jeden Fall auch einen Ausblick auf die nächsten 2 Jahre, solange wie der Vertrag geht, dass man da eine vernünftige, gute Rechenleistung hat. Egal, wie gesagt, ob Snapdragon oder Exynos. Weil RAM, ich weiß gar nicht, warum da immer so hier so wenig RAM verbaut wird von den Firmen, ja, als ob das Millionen kosten würde. Ja. Aber 3 GB ist ein Wort. Ja. 4.3, wie gesagt, von vornherein, das ist auch gut. Und damit ist natürlich das Galaxy Note 3 ein sehr interessantes Gerät. Wird alles vom Preis abhängen, ja, wie erfolgreich das wird. Wie immer, sage ich mal, hauen die das zum Hammerpreis raus und das müssen sie. Ja, wenn ich jetzt sehe, was da auf dem Markt ist, dann wird es ein Riesenerfolg werden. Wollen sie auf die Exklusivschiene gehen, ja, und machen das Teil über 600 Euro, wie zum Beispiel das Sony Z Ultra, glaube ich, wird es eher gemäßigt sein, ja, die Verkaufszahlen, ganz einfach. Das ist mal so. Ja. Gut, was anderes gibt es auch noch, Fun im Play Store, ja, gibt es genug, aber das Spiel macht besonders viel Spaß. Riptide GP2, der einzige Grund, warum das nicht App der Woche ist, ist, dass ich es einfach noch nicht gespielt habe. Ja. Muss mich also auf die Tests verlassen, was eben hier Beispiel die Kollegen von Android Central da gezeigt haben und die sind begeistert. Jerry Hildenbrand persönlich spielt das Teil und ist auf Rekordjagd. Das Ganze wird auch unterstützt mit dem Google Play System da. Und Riptide GP2 bringt hier atemberaubende Grafik auf das Handy. Wenn ihr also Bootsrennen, futuristische Bootsrennen mögt, ja, mit einem riesigen Grafikfeuerwerk und ihr ein einigermaßen fetziges Gerät habt, ja, von wegen einigermaßen, da braucht ihr schon ein gutes, fetziges Gerät, ja, dann könnt ihr euch auf was gefasst machen. Empfohlen wird ein Tegra-powered System, beispielsweise das HTC One, das HTC One X, also das internationale Tegra-Free-Modell. Nexus 4 geht auch, Nexus 7 und das Galaxy S4. Ja, die wurden getestet von Android Central und das läuft da eben sehr, sehr gut. Und wie gesagt, optimiert für Tekra-Geräte, Tekra-powered Geräte. Und da geht's richtig ab. $2.99, das sollte, sage ich mal, verfügbar sein. Das Spiel Riptide 2, GP2, das hat wirklich eine Qualität, wie man es von Konsolenspielen gewohnt ist, die weitaus mehr kosten. Und da könnt ihr auch gleich die neue Google Play Funktion da benutzen. Ich finde es sehr, sehr schön. Und ich werde es mal wohl auch früher oder später zulegen, mal gucken. Und da kann ich auch mal gucken, wie das auf älteren Geräten läuft oder ob das überhaupt läuft. Ja. auf jeden Fall super. Dann, was gibt's noch? Sonos hat auch eine neue Android-App auf Lager mit neuen Funktionen jetzt. Sonos ist das sündhaft teure Soundsystem für daheim und da gibt es jetzt mehr Funktionen für Android-Geräte, um ihr die Musik da drauf zu streamen. Die einen mögen das total langweilig finden. Für die Sonos-Besitzer allerdings ist das eine gute Sache, dass man jetzt eben da mehr Möglichkeiten hat. Ja. Das heißt, man kann es jetzt zum Beispiel auch direkt von dem Gerät aus Musik und Podcast beispielsweise abspielen. Ja. Und auch das Streaming zu den einzelnen Geräten ist dann eben möglich von dem Hauptgerät aus. Ja. Und das Update ist kostenlos, gibt es im Google Play Store bereits zum Download. Ich habe hier mal einen Artikel verlinkt, zu dem ich jetzt gar nicht so viel reden will, weil das bringt nichts, wenn ich das einfach hier so sage. Für alle, die des Englischen mächtig sind, empfehle ich auf jeden Fall mal auf den Artikel zu gehen für versteckte Funktionen des Galaxy S4. Ja, und unter dem Titel hier im Original Hidden Features of the Galaxy S4 that every owner needs to know. Ja, das ist wirklich so. Da gibt's nämlich ganz tolle Funktionen, die versteckt werden. Beispielsweise, das werden vielleicht noch die meisten wissen, ja, wenn man hier die Notification Bar runterzieht, ja, mit einem Finger, ja, dann kriegt man ja oben so die Anzeigen mit Wi-Fi, GPS und Vibrate und so weiter, wo man alles einschalten kann. Zieht man die aber mit zwei Fingern herunter, dann hat man wesentlich mehr Einstellungen sofort sichtbar, ja, und kann dann eben da direkt drauf zugreifen, ja. Also das ist eine interessante Geschichte. Aber wie gesagt, es gibt so viele Sachen, möchte ich jetzt gar nicht hier weiter erwähnen. Einfach mal auf den Artikel gehen, das ist alles gut erklärt mit Fotos, auch mit Screenshots, wo ihr die entsprechenden Funktionen findet. Dass es wichtig ist, mit der Leistung Riptide GP2 Tekra 3 optimiert. Asphalt 8 von Gameloft wird herauskommen bald, ja, Airborne nennt sich das Ganze und wird zum Beispiel optimiert sein für das neue Nexus 7, ja, und auch davon ausgehen, dass man eben die Leistungsdaten hat und auch Support für das OpenGLE S3.0, das was eben, was ich eben schon erwähnt habe, was eben mit Android 4.3 implementiert wurde. Dieses Spiel wird es dann eben voll ausnutzen und dann grandios aussehen, ja. Übrigens hat dieses Asphalt 8, das Autorennspiel, gegenüber dem alten auch viele Verbesserungen erhalten. Eine brandneue Physics Engine, ja, geht ab wie Sau. 180 Events, 47 lizenzierte Autos zu fahren, ja, vielleicht ist der Priest dabei, weiß nicht. New Game Modes, ja, also ist doch einiges Interessantes dabei. Übrigens, simultane Multiplayer Action, ja, gibt's hier und auch asynchron. Das bedeutet entweder direkt, ja, oder auch man fährt und die Zeit kann dann ein Kumpel probieren zu schlagen, zum Beispiel mit einem Ghost Car und so. Und auch hier wird das Google Play Game, wie heißt das jetzt eigentlich nochmal genau? Google Play Games wird integriert, ja, so dass eben hier auch mit dem ganzen, mit den Leaderboards und so weiter, das alles schön zu sehen ist. Also richtig genial. Und auch das hier ist eins von denen, sag ich mal, von der neuen Generation von Android-Spielen, die Konsolenqualität bieten. Ja, so, wie man das von Vollpreisspielen gewohnt ist. Ja. Und das aber zu einem deutlich günstigeren Preis. Also langsam wird's eng für die Konsolen, habe ich das Gefühl. Weil wir eben schon so oft hier von Android 4.3 gesprochen haben, die Sony-Nutzer dürfen aufatmen, zumindest die Leute, die ein neueres Sony haben. Sony hat ganz schnell nach dem Frühstück angekündigt, dass für folgende Sony-Geräte das 4.3-Upgrade auf jeden Fall bald kommt. Xperia Z, Xperia ZL, Xperia ZR, Tablet Z, SP und Z Ultra. Die werden auf jeden Fall das 4.3-Upgrade bekommen. Einige davon werden von 4.1 direkt auf 4.3 springen und einfach 4.2 überspringen. Ja. So wie übrigens auch einige das vorher vermutet haben, weil 4.2 immer wieder so ein bisschen in Misskredit gebracht wurde, ja, von der Stabilität her. Kann dazu leider nichts sagen, weil ich habe das 4.2.2 gerade mal ein paar Tage gehabt, konnte da allerdings nichts Negatives sehen. Gehen dann auf jeden Fall direkt auf 4.3. Ja. Also ich finde das super Sache, das ist vorbildlich hier von Sony und ich muss sagen, Sony gefällt mir immer weiter mit den Geräten, ja, mit der Ankündigung schon am Set Ultra beispielsweise, da hatten die viel Pluspunkte bei mir gesammelt und jetzt hier auch wieder dieses quasi Bekennen zu der Ankündigung für die Updates, ja, das ist ganz wichtig, denn schlimmer als dass ein Update nicht kommt, ist nicht zu wissen, ob es überhaupt jemals kommt. Diese Larifari butterweich Aussagen, ja, vielleicht, ja, mal sehen, wir müssen das prüfen. Ey, Bullcrap, ja. Hier, ich möchte eine klare Aussage haben, welche Geräte kriegen ein Update oder welche Geräte sind ab sofort Sperrmüll, ja. Um es mal ein bisschen hart zu sagen, nicht, dass die aufhören zu funktionieren, ja, wenn die kein Update bekommen. Aber, ja. Und hier ist jetzt hier gleich zeitnah eine Aussage gleich danach gekommen. Hier unsere Geräte kommen, diese Geräte kommen mit, kriegen ein 4.3 Update. Boom. Wunderbar. Einige davon werden sogar schon im August erste Updates bekommen. Und wenn das klappt, dann muss ich sagen, Hut ab. Hut ab. So müssen die wirklich fähige Leute haben. Ja, dann noch was zum Thema Display-Wahn. Ich habe ja mich schon ein paar Mal geäußert drüber. Ich habe ja letzte Woche Kritik bekommen, weil ich gesagt habe, ich bin so sehr auf Rechenleistung und technischen Daten abgezielt. Ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig und da stehe ich auch dazu. Die besten technischen Daten sind gerade mal gut genug, weil nämlich in einem Jahr diese besten technischen Daten gerade noch mal okay sind. Ja. Deswegen sehe ich überhaupt gar keinen Sinn, etwas zu kaufen, was nicht absolut top ist. Ja. Aber wo ich das absolut Verschwendung und Irrsinn finde, ist, was die Displayqualität betrifft. Und das überhaupt Qualität zu nennen, ist bei mir eigentlich schon überzogen, weil dieser Pixel-Wahn, ja, das nennt übrigens Apple, ins Leben gerufen hat mit diesem Retina-Kram. Ja, Retina. Es gibt einfach Grenzen, was das menschliche Auge fähig ist zu verarbeiten. Diese Grenzen sind eigentlich schon längst überzogen. Was hier verbraucht wird, bei den immer höheren Auflösungen, bei kleineren Screens, ist einfach Rechenpower, die an anderer Stelle viel stärker gebraucht würde. Dann wundert man sich, wenn auf einmal ein Quad-Core, ja, langsamer ist als Dual-Core, ja, weil der Pixel schieben muss ohne Ende. Und das kann nicht immer allein von der GPU gemacht werden, übrigens. Jetzt wird hier was Neues kommen. Ja. Bald werden die sogenannten XXX HDPI-Displays kommen. Ja, mit einer mit 640 dpi, ja, da greift sich doch einer mal an den Kopf. Ja. Also ich meine, klar, 3840 mal 2160 Bildpunkte Auflösung sehen gut aus. Das sind viel mehr, als die Menschen mit ihrem mit ihrer Retina noch verarbeiten können. Ja, die meisten. Und deswegen ist es absolut sinnlos. Bei Screens, sagen wir mal, von 10 Zoll aufwärts, ja, kann man 1080p durchaus vertreten, ist okay, ja, sieht wirklich gut aus, ja. Für diese Bildschirmgröße braucht man keine Auflösung mit 640 dpi, definitiv nicht, ja. Die könnte man zum Beispiel gut gebrauchen bei 60 Zoll Displays oder so, ja, die sehen dann gut aus. Ich meine, man muss mal gucken, wir haben einen HD-Fernseher, Full HD mit 1080p, ja, und die haben 50 Zoll, ja, was weiß ich, oh, Riesenteile, und die Leute sagen, wow, cool, ja, Blu-ray und HD, Wahnsinn, ja, coole Qualität, so. Und jetzt haben die so ein winziges Display, ja, im Vergleich dazu, winzig. Und das soll dann 640 dpi haben, das heißt 3840 mal 2160. Ja, ganz genau. Also zum Vergleich, die HD-Auflösung, Full HD ist 1920 mal 1080 Bildpunkte. So. Und da hört's da eben bei mir auf. Da finde ich einfach, die Verschwendungssucht ist einfach zu groß. Bisher das HTC One hat 480 dpi geboten, ja. Das ist dann die XXHDPI Auflösung. Und jetzt soll eben das XXXHDPI Auflösung kommen, ja. Der Wahn geht weiter. Und da ist genau umgekehrt, wie ich sag, mit der Prozessorleistung, ja, die bei mir nie genug sein kann, finde ich, wenn man das auf die Zukunft sieht. Die Display-Auflösung. Also da reicht es mir jetzt mittlerweile. Ja. Mehr muss es nicht haben. Ja. Also, tut mir leid. gut, okay, aber wie auch immer. Ich lasse da mal beenden mal mit den News und komme jetzt mal zu den Community, sagen wir, da gibt es nämlich einiges. Zunächst mal Ubuntu Edge, da hat der Alexander mir geschrieben, das Ubuntu Edge soll ein richtig gutes Ubuntu und Android Smartphone werden. Seit heute läuft die Crowdfunding-Kampagne, mit der das Gerät finanziert werden soll. Das Ziel ist es, ein absolutes Spitzengerät für Enthusiasten zu entwickeln. Wer heute noch teilnimmt, kriegt das Gerät im Mai 2014 für 630 US-Dollar inklusive Porto. Ab morgen sind es dann 860 US-Dollar. Gut, ist jetzt natürlich schon vorbei, es war vom 22. Juli, aber Ubuntu Edge, auf jeden Fall eine gute Geschichte. Auch das habe ich heute schon in der Rios Wochensicht mal erwähnt. Die Free Software Foundation findet das überhaupt gar nicht so lustig, ja. Und die haben aufgerufen, lieber das Replicant System zu unterstützen, das man installieren kann statt Android auf Android-Geräten. Also sozusagen eine Gegenfunding, ja. Finde ich ein bisschen gemein. Das Ubuntu Edge Funding läuft übrigens jetzt gerade noch 24 Tage, sind übrigens 32 Millionen will Canonical zusammenbekommen für dieses Projekt zu finanzieren. Mittlerweile sind 7 Millionen etwa zusammengekommen. Ist also noch ein bisschen hin. Ja, ich finde eigentlich, spricht nichts dagegen. Das Gerät soll dann eben Android booten können und das Ubuntu New Linux System, quasi ein Dual Boot System, soll eben 4 GB Arbeitsspeicher haben und 128 GB Flash-Speicher. Damit muss ich schon sagen, allein aus dem Grund phänomenal genial. Ja, wobei, ein bisschen was geht natürlich auch ab für das Ubuntu System, dann muss man auch bedenken. Ja. Und dennoch, also 4 GB RAM, das wird unter Android traumhaft laufen, wenn die 4 GB Jungs unter Android auch genau genutzt werden können, ganz komplett, das weiß man nicht genau. Dann wird es ein Dock geben, wenn man das reinstellt, und dann hat man vollständiger Ubuntu-Computer, ja, kann man Tastatur anschließen, Monitor, und dann hat man vollständiger Ubuntu-Computer, der gepowert wird von diesem Gerät, der versorgt wird mit Rechenleistung. Und ich finde das, die Idee wirklich fantastisch, und ich finde auch, da tut die Free Software Foundation dem Projekt Unrecht. Ich würde das jedenfalls eher sponsern als das Replicant-Projekt. weil es einen echten Mehrwert bringt, auch wenn das Replicant hinsichtlich von Open Source und freier Software viel besser ist, ja, sage ich mal, weil dort nämlich darauf geachtet wird, dass nur freie Software benutzt wird und das Android quasi befreit wird von der proprietären Software, soll hier aber das Augenmerk darauf legen, dass man quasi zwei Geräte in einem bekommt, also ein Ubuntu-Computer zu mitnehmen, gleichzeitig auch das Handy. Ich find's genial, aber das muss jeder selbst entscheiden. Und ja, deswegen habe ich es auch mal müsse erwähnen. Danke übrigens nochmal für den Themenvorschlag hier vom Alexander. Brian Guy TV hat mir der Volker einen Link geschickt in der Community, nicht nur mir, sondern euch allen in der Community hat das geschickt. Prime Guide TV Programm, eine elektronische Fernsehzeitschrift neu. Ja, bisher, sag ich mal, war da TV Spielfilm wohl der Platzhirsch. Mir gefällt das Design recht gut. Ein paar kleine Schwierigkeiten hat das offenbar noch auf dem Galaxy Tab. Da kann sich das Gerät so anscheinend nicht so, die Software anscheinend nicht so recht entscheiden, ob das jetzt ein Tablet oder ein Phone ist und mischt das Ganze und das führt dann bei mir dazu, dass manche Ansichten nicht mehr zu benutzen sind. Allerdings insgesamt gesehen auf dem Handy vor allem sieht es ganz, ganz toll aus. Man kann Benachrichtigungen für entsprechende Programme machen. Man hat auch eine Möglichkeit, seine Lieblingssendungen auszuwählen. Man kann die dann in den Kalender übertragen. Das finde ich besonders toll, ja, weil ich will keine Benachrichtigung hier haben in hier wieder ein Programm, das im Hintergrund läuft und Rechenzeit aufrüstet, sondern ich will meine Benachrichtigung im Google-Kalender haben. Ja, und das kann man dann auch einfach machen. Sehr schön. Auch gut ist die, da hat mich da auch nochmal der Volker darauf hingewiesen, weil ich ja IMDb heiß empfohlen habe in der letzten Sendung. Hier kann man per Klick die HDMI-App quasi starten und kriegt dann Informationen zu der Sendung, die man eben ausgewählt hat, was dazu führt, dass man dann in der IMDb-App auch gleich hier die Schauspieler und so weiter alles schön aufrufen kann, so wie ich das letzte Mal in App der Woche schon erklärt habe. Ja. Was hier gebraucht wird, ist, ich konnte es nicht sehen, eine Suche. Ja, ich konnte leider keine Suche finden. Und entweder habe ich da jetzt Tomaten auf den Augen gehabt und die ist gut versteckt, oder es hat tatsächlich noch keine Volltextsuche integriert. Die brauche ich allerdings, wenn ich hier die Anfangszeiten von den entsprechenden Sendungen mal finden möchte. Aber ich denke, das wird nur Frage der Zeit sein, bis da was eingeführt wird. Auf jeden Fall macht die App schon mal einen super guten ersten Eindruck und hofft, dass da weiterentwickelt wird. Man muss auch dazu sagen, es ist noch eine Beta-Version und für eine Beta-Version ist es wirklich gut. Wirklich gut. Und auch hier, das Design hat auch schon viele Lorbeeren geerntet, aber auch schon ein paar Kritiken. Ja, zum Beispiel der Timo schreibt, mir gefällt es an sich, aber designtechnisch hagelt es immer ziemlich übel. Verläufe, insbesondere graue Verläufe, waren anno 2003 mal hip, die linke slidebare Leiste ist wesentlich zu breit und so weiter und so weiter. Aber auf der anderen Seite wurden auch schon extrem positive Rezensionen geschrieben in den Kommentaren auf Google Play, eben weil das Design so ist, wie es ist. Ja, also klar, Design ist halt so eine Sache, da hat jeder seine eigenen Präferenzen, aber insgesamt finde ich es ein toller Anfang für diese App und ich hoffe, dass es mit der noch recht gut weitergeht. Wenn die Suche integriert ist, dann schmeiße ich meinen TV-Spielfilm runter. Android-Geräte sind für die Ewigkeit, lieber Juan. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Juan. Er fragt nämlich, wie kann man eigentlich Geräte, die man nicht mehr hat, aus der Liste in Google Play entfernen? Ich habe bisher nur die Möglichkeit des Ausblendens entdeckt. Hat da jemand einen Rat? Also ich habe nochmal explizit nachgeguckt. Ich konnte keine Funktion finden, auch nicht in den Google Account Settings. Falls jemand weiß, wie man hier die Geräte, die Android-Geräte aus dem Play Store rauswerfen kann. Ich nehme mal an, du meinst nicht Google Play Music. Da geht's nämlich. Sondern hier im Google Play, der soll sich später melden. Ich glaube, es geht nur eine Deaktivierung, so dass man es nicht mehr nicht deaktiviert, sondern ein Ausblenden des Geräts, so dass es nicht mehr angezeigt wird beim Auswählen, zum Beispiel, wenn man installiert, ja, auf welches Gerät man das installieren will. Ich glaube, das Gerät bleibt für immer und ewig drin. Ja. ob das auch rausgenommen wird, wenn man das Gerät zum Beispiel jetzt verkauft, jemand anderes meldet das Gerät im Play Store an, das kann ich nicht genau sagen. Ja, das müsste man dann auch ausprobieren. Auf jeden Fall, wenn man das Gerät noch hat, kann man es offenbar nicht mehr rausnehmen. Wer was anderes weiß, bitte melden. Ja, Android-Geräte forever. Ne? Einmal das Gerät im Besitz, kann man es nie wieder loswerden. Ja. Heute ist ja echt der Wurm drin. Ja, ein Tappertalk-Problem gibt's noch. Tappertalk, die vorhin so, ich kenne mich leider überhaupt gar nicht aus mit dem Teil, habe aber mal herumrecherchiert, denn der Daniel hatte dann noch Tappertalk, alle Versionen mit Galaxy S3 auf Swisscom-Netz. Kann da jemand weiterhelfen? Ich erhalte folgende Fehlermeldung. Directory is currently unavailable. It made you to your carrier APN settings. Okay, also es hat tatsächlich was mit den APN-Einstellungen wohl zu tun. Ob da Abhilfe geschafft werden kann. Ich habe mal, wie gesagt, einen Artikel verlinkt, den ich gefunden habe nach einiger Recherche in einem Forum, ich glaube das Tappetalk Forum, und jetzt komme ich da auch noch nicht mal dran. So, jetzt hat ist anscheinend ein bisschen überlastet das Teil. Und da hat zum Beispiel jemand auch ein Problem mit dem Anbieter Straight Talk. Also irgendwie ist halt im Internet totales Chaos, ja. Alle Server sind mehr oder minder runter. Was ist denn da wieder los? Mensch, Mensch, Mensch. Tut mir leid, ich kann nichts hochladen. Ich kann eben nicht mal die Schlagzeilen kontrollieren. Mensch! Ist echt schlimm. Bei mir liegt's nicht. Ist getestet. Egal, okay, also auf jeden Fall verlinkt ist das Forum, da kannst du mal gucken. Offenbar gibt es da Möglichkeiten, ganz umständlich mit den APN ändern, aber was ich nicht verstehe ist, wie gesagt, ich kenne die Software nicht, wieso man das machen muss, wieso greift die Software, was hat die Software mit den APN-Einstellungen im Handy zu tun, das kann ich überhaupt gar nicht verstehen. Also da hätten doch die Entwickler können die ganz normalen Netzverbindungen nutzen, die eben für die Apps vorgesehen sind. Ich kann das überhaupt gar nicht begreifen, ja, was da das Problem ist. Und das ist schon ziemlich fragwürdig. Aber ich selbst kann dir jetzt leider bei dem Problem direkt nicht helfen. Aber in dem Forum sind jede Menge interessante Sachen, auch für Swisscom und andere Anbieter, bei denen Leute das ähnliche Problem hatten und die das auch lösen konnten. Ja. Guck mal, ob da vielleicht was dafür dabei ist für dich. Ansonsten, wenn jemand das weiß, in der Community hat der Daniel hier die Frage gestellt und vielleicht da gerade einen Kommentar antworten. Das wäre sehr, sehr schön. Ich kenne, wie gesagt, das Programm überhaupt nicht. Gut, was gibt's da noch? Wir haben noch Google Play Music SD-Karte und Chromecast. Genau. Da schreibt der Stefan, Google Play Music App Update bringt Chromecast Streaming SD-Kartenspeicherung, und das in der Tat war hier für uns interessant, Chromecast, ja, weil es das noch nicht mal angekündigt ist in Deutschland, ja, dürfen wir uns wieder freuen, ja, darf ich so richtig jetzt mal durchdrehen? Nee, habe ich schon öfters gemacht, ja, screw you Google, ja, dazu kann ich nur sagen. Ich glaube, wir müssen uns langsam mal nach einem europäischen Anbieter umgucken. Ne? Also langsam reicht mir's. Chromecast jedenfalls wird jetzt unterstützt durch das Google Play Music. Für uns viel interessanter ist, für die Leute, die ein Handy haben mit einer riesen SD-Karte, jetzt könnt ihr endlich dafür sorgen, dass Google Music die Zwischenspeicherung nicht mehr im Handyspeicher erledigt, sondern auch auf der SD-Karte. Tada! Oft gefragt, Google hat es ewig ignoriert, jetzt endlich möglich. Ja. Und dann könnt ihr also jetzt die SD-Karte auswählen als Zwischenspeicher für Download. Ja. Und dann könnt ihr pinnen ohne Ende, wird alles downloadet auf die SD-Karte, zack. Und dann könnt ihr es anhören. Wunderbar, oder? könnt ihr genug Musik drauf machen, wenn ihr denn einen SD-Kartenslot habt. Die neuen Geräte haben immer seltener einen SD-Kartenslot. Die Nexus-Geräte haben keinen, also die Telefone. Und ja, HSC auch nicht, soweit ich weiß. Ja, wird immer weniger. Tja, ja. Gut, gut, gut. Dann noch eine SwiftKey Cloud Beta. Ja, gibt jetzt eine Beta. Version, ich weiß gar nicht, warum das bei der Community-Sachen ist. Ich ändere das mal. Das müsste eigentlich bei den News sein. Dann kommt jetzt noch eine News-Meldung hinterher. Auch okay, was soll's. Heute klappt ja irgendwie gar nichts. Ja. SwiftKey Cloud in der Beta-Version. Was ist das? Ihr habt bestimmt schon mal von SwiftKey gehört. Viele nutzen es. Und da könnt ihr ja eure Gewohnheiten beim Tippen, ja, werden da gespeichert, so dass euch SwiftKey mit erschreckender Genauigkeit die Worte in den Mund legen kann, was ihr gerade sagen wollt. Und das stimmt tatsächlich. Und man kann da wunderbar schnell schreiben, weil oftmals muss man nur noch da oben, ja, ausgewähltes Wort, zack, zack, zack, einfach durchdrücken und schon kommt das, was man schreiben will, schon auf dem Bildschirm, ohne dass man auch nur einen Buchstaben eintippt. Ja, fantastisch, sage ich da. Und gruselig. Und das geht nur, weil SwiftKey Unmengen an Daten sammelt und ablegt ins Telefon. Das Problem ist, wenn ihr ein anderes Telefon nehmt, dann müsst ihr dort genau dasselbe wieder lernen. Ja, dazu gibt es Möglichkeiten, man kann zum Beispiel aus Gmail lernen oder von eurer Webseite, ja, oder aus Twitter. Und da funktioniert es schon ganz gut, nur wenn man zum Beispiel eben Sachen schreibt am Handy, ja, Phrasen, die man besonders oft am Handy schreibt, die sind dann dort nicht gespeichert und das bedeutet, dass ihr eben dann das beim neuen Handy wieder neu lernen müsst oder dem neu beibringen müsst. Damit das nicht mehr passiert, gibt es jetzt eine Cloud, einen Cloud-Service, wo dann in der Cloud alle Daten gespeichert werden und dann eben übertragen wird an andere Handys, die ihr einrichtet. Das heißt, ihr braucht da nicht mehr neu das dem beizubringen, neu zu lernen. Ich bin ja Cloud-Fan, ja, das wisst ihr, aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier hört es bei mir auf. Ich würde es nicht machen. Ja. Ja, ganz einfach deswegen, weil alles, was ihr eintippt in der Tastatur, könnte oder wird dann gespeichert quasi in der Cloud. Wie das gespeichert wird, weiß ich noch nicht genau. Wird dann nur Hashes gespeichert? Werden die Sachen im Klartext gespeichert? Wird es verschlüsselt gespeichert? Das alles ist unklar. Deswegen kann ich einfach nicht das nicht gutheißen. Ja. Denn ihr gebt auch Passwörter ein. Und ich habe schon erlebt, dass mir SwiftKey auf einmal mein Passwort, das ich vorher eingegeben habe, vorschlägt. Obwohl es normalerweise das gar nicht speichern dürfte. Grund ist der, weil nicht alle Webseiten das korrekte Passwortformular nehmen. Ja, und dann eben die Tastatur das interpretiert als normales Schreiben. Das heißt, die Passwörter werden da unter Umständen auch übertragen. Und ich würde mal sagen, nein. Ja, genauso wie die Backup-Funktion von Google momentan unter Beschuss steht, weil eure WLAN-Passwörter unverschlüsselt übertragen wird auf den Google-Servern. Ich denke mal, da muss man schon ein bisschen Einschränkungen machen. Cloud hin, Cloud her, aber also die Tastatureingaben möchte ich nicht in der Cloud gespeichert haben. Alle Tastatureingaben. Ja. Ja. Also das ist irgendwie sowas, da habe ich noch einen Schreck. Ja, davor. Also, wem das egal ist, kein Problem. Die Cloud-Version in der Beta kann man schon runterladen und wird wohl dann auch irgendwann das einfließen in die normale Version, so wie das mit dem SwiftKey Flow auch war. Ich hoffe, dass man es dann deaktivieren kann, sonst wird bei mir SwiftKey leider nicht weiter genutzt, aber ich denke, dass die das auch deaktivieren werden. Ja. Der Server übrigens von SwiftKey ist, oder zumindest der Dienst SwiftKey, die Firma, ist in Großbritannien. Das heißt, Tempora zieht voll. Ja, und Tempora, wie ihr vielleicht wisst, die saugen die Daten direkt an der Glasfaserverbindung zu England ab. Und von daher kann also eine Sicherheit, falls diese Daten auf englischen oder US-amerikanischen Server gespeichert werden, überhaupt nicht gewährleistet werden, ja, seitdem ihr habt eine, es würde schon eine sehr starke Verschlüsselung von der Tastatur, quasi von der App bis zum Server dort gemacht werden. SSL alleine, nee, das ist nicht mehr ausreichend. Könnt ihr mal auf Heise nachlesen. Nein, nicht auf Heise, sondern auf The Verge, glaube ich, war es. Denn die SSL-Keys sollen jetzt auch zum Beispiel dem FBI zugänglich gemacht werden. Boom! So. Okay, jetzt kommt das auch noch. Das möchte ich nicht weiter ausbreiten hier. Sonst bin ich morgen noch da. Und komme jetzt zum letzten Punkt. App der Woche. Wi-Fi File Transfer Pro und Lite. Das sind die Apps, die ich habe. Warum? Einfaches Problem. Ihr habt ein Handy und wollt euch aber nicht immer mit dem USB-Kabel zufrieden geben, für das Handy anzuschließen, das unter Umständen zu mounten, beziehungsweise eben dann als Laufwerk hier anzuwählen und die Daten rüber hin und her zu schieben, ja, weil ihr das als vorsintflutlich empfindet, ja, ein Kabel anzuschließen. Unglaublich, sowas gibt's nicht mehr. Da hat man aber das Problem, wie kriegt man die Daten rüber auf den PC? Wireless, klar, ist die Möglichkeit, aber wie Wireless? FTP, SFTP, ja. Und da kommt hier etwas ins Spiel. Warum nicht über die Web-Oberfläche des Browsers? Ja? Und da es ja lokal ist, ist es also einigermaßen überschaubar. Und deswegen gibt es hier Wi-Fi File Transfer Pro. Was macht es? Ihr startet einen kleinen Mini-Web-Server auf dem Android-Gerät. Ja, dann kriegt ihr eine URL eingezeigt und ein Passwort. Das müsst ihr dann eingeben, wenn ihr euch über euren Browser von eurem Handy im lokalen Netzwerk einloggt. Ja, und dann könnt ihr hier eure ganzen Dateien einsehen, Dateien hochladen, herunterladen. Ja, diese Version von der App ermöglicht auch ganze Ordner hochzuladen. Ja, übrigens, der Grund, warum eine andere App, die sogar HTTPS, also SSL-Verschlüsselung im lokalen Netzwerk ermöglicht, warum das nicht die App der Woche gewesen wird, weil man dann nur einzelne Dateien hochladen kann, also vollkommen unbrauchbar eigentlich. Und ihr habt sogar eine Mediengalerie drin, wo ihr dann sehen könnt, eure Bilder da drauf, ja, direkt sehen könnt, um eben die dann leichter zu finden, zu übertragen. Ihr habt sogar eine Anzeige über auch im Webbrowser dran, wie viel Prozent Akku euer Gerät noch hat, ja, und wie viel Platz noch drauf ist und so weiter und so weiter. Und das ist also eine ganz, ganz tolle Sache. Einfacher geht's nicht mehr. Trotzdem, weil es ja im lokalen Netzwerk ist und auch noch mit Passwort geschützt ist, ist es einigermaßen okay. Leider, wie gesagt, keine SSL-Verschlüsselung insgesamt, aber man kann es, glaube ich, verschmerzen im lokalen Netzwerk. Auf keinen Fall in einem öffentlichen Netzwerk das nutzen oder übertragen, sonst kann das massive Probleme kriegen. Ihr könnt eure Daten ruckzuck abgezogen kriegen. Ja, das ist dann kein Hexenwerk mehr. Also Vorsicht, nur in eurem geschützten, privaten Wi-Fi nutzen und dann habt ihr wirklich eine richtig gute Oberfläche im Browser, die ihr nutzen könnt, um Dateien eben abzugleichen mit eurem Handy. Wunderbar. Deswegen die App der Woche. Und damit sind wir am Ende vom Uncast. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Sachen für euch dabei. Wenn ihr Anregungen, Informationen, Kritik oder selbst Themenvorschläge habt, könnt ihr die schicken. Und zwar geht in die Uncast Community oder Google Plus, einfach oben Uncast eingeben und dann ganz unten die Community auswählen oder schickt mir eine Mail rio@netcast.com, ryo@netcast.com. Ihr findet alle Links und Informationen zu der Sendung auch unter uncast.netcast.com. Bitte an die Mehrzahl denken, netcasts.com mit S hinten, denn sonst landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif. Bis nächste Woche. Tschüss.